Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Fünfte Folge. Im Kampf gegen den sinistren Dr. Fu Manchu und seine unheimlichen Fußtruppen war es mir, Jonathan Harker, zusammen mit Professor van Helsing und dessen treuen Diener Ivan gelungen, meine Braut Bianca Torturata aus der unterirdischen Fu Manchu-Fabrik zu befreien. Während hinter uns alles in Scherben fiel, was Fu Manchu im Untergrund aufgebaut hatte, standen Bianca und ich nachts vor einem anscheinend stotternden Hotelportier in der transsilvanischen Provinzstadt Opankia. Da. Was ist denn? Da. Na, so reden Sie doch. Da. Hinter ihm. Oh Gott. Was ist denn das für eine schreckliche Gestalt? Nein. Nicht schon wieder entführen. Er ist es. Wer? Schmole. Kohle. Schmole. Der Golem. Schmolem, der Golem? Was ist das wieder für ein unheimliches Wesen? Warum ist denn Professor van Helsing nicht hier? Jonathan! Was gibt's? Professor, Bianca! Sie ist schon wieder entführt worden! Von wem denn diesmal, Jonathan? Von einer gewaltigen, einer monströsen Gestalt, übermenschlich groß! Aha! Ja, der Portier nannte das Monster Schmolem. Den Golem! Jawohl! Weil ich kenne ihn seit meiner frühesten Jugend, müssen's wissen. Ich war so ein kleines Putzerl damals. Aber frech, ich sag's Ihnen. Na, und da hat der Vater allweil gesagt, wenn's weiter so frech bist, Bogumil, hat er gesagt, nachher holt dich der Golem. Aber wissen's, was ich mir denkt hab? Schmolem, der Golem, hab ich mir denkt und bin weiter frech gewesen. Frag nicht wie. Bis eines Tages, er ist tatsächlich gekommen. Ja, ja. Was ist denn das für ein Kinderschreck, dieser Golem, Professor van Helsing? Also ein Kinderschreck ist der Golem keineswegs, mein lieber Jonathan. Das dürften Sie ja auch schon bemerkt haben. Na ja. Passen Sie auf. Es gibt eine alte jüdische Legende, die berichtet vom Rabbi Juda Löw ben Bezalt, der vor vielen hundert Jahren mit Hilfe einer kabbalistischen Geheimformel eine mächtige Lehmstatue zum Leben erweckte. Den Golem. Eine Geheimform? Ja, bitteschön. Er hat gesagt, Golem. Golem. Go. Na, und schon ist er gegangen. Ach, Unsinn. Der Golem wurde ins Leben gerufen, um die im Ghetto lebenden Juden gegen ein Pogrom zu beschützen. Doch das Wesen wandte sich gegen seinen Schöpfer und zerstörte das jüdische Ghetto. Ja, ja, aber wenn das schon vor Jahrhunderten geschah, Professor, wie kann dieser Golem dann heute meine Braut entführen? Die Legende sagt weiter, dass der Golem nur besiegt werden konnte, indem man ihm eine Gegenformel eingab, die ihn wieder zu einem leblosen Lebkloß machte. Und Sie glauben, dass irgendjemand dieses Wesen wieder zum Leben erweckt hat? Hier und heute? Es sieht fast so aus, Jonathan. Ja. Und was tun wir jetzt? Wir müssen uns unter den transsilvanischen Juden umhören. Am besten fahren wir nach Kronstadt. In die transsilvanische Hauptstadt? Ja, dort gibt es noch ein uraltes Judenviertel. Professor von Helsing! Jonathan Harker! Wo ist schöne Fräulein Bianca? Der Golem hat sie entführt, Ivan. Der Golem? Verfluchte Unzucht! Na, wir wollen nicht gleich das Schlimmste annehmen. Auf nach Kronstadt! nichts. Schreit sein! Was? Also das ist ja wohl... Hier ist Professor Van Helsing. Ja, ja. Und da ist die Königin von Saba. Ja, also... Schreit sein, sag ich. Aber liebe, gute Frau... Das hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Du nur von einem Weibe. Nun mach auf. Oh, den Ton kenn ich. Das ist der Ivan. Ja, na endlich. Hören Sie, wir müssen dringend den Rabbi sprechen. Ist das vielleicht möglich? Ja, wenn sehr laut schreit schon. Wieso? Ist der Herr Rabbi schwerhörig? Na, er ist in Zborsk. In Zborsk. Zborsk liegt sich etwa 75 Meilen Richtung Walachei, Professor. Ah, das ist wirklich ein Professor, Ivan? Natürlich. Sehen Sie das nicht? Wissen Sie, ich bin kurzsichtig. Also dann... Ja, Moment noch. Wie finden wir den Rabbi denn in... Zborsk. Zborsk. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin ja nur die Rachel aus der Kuchel. Habe die Ehre. Moment. Aber Sie wissen doch sicher, was er dort will. In... Zborsk. Zborsk. Ja, ich meine... Er ist doch sicher nicht weggefahren, ohne Ihnen zu sagen, was er in... Na, zum Kongress ist er. Und jetzt lassen Sie mich. Was für Kongress? Na, red, Rachel. Oder Kochel, sieh dich wieder als Bortsch. Na, was sagst du nicht gleich? Zum Kabbalistenkongress ist er der Rebbe wie jedes Jahr. Na, Ivan, magst nicht reinkommen auf ein Achtelruster? Nicht. Warum nicht? Wo willst du denn hin? Nach Zborsk. Seltsame Leibkinder der Rebbe. Hier soll der Kabbalistenkongress stattfinden? Das sieht aus wie eine stinknormale Provinzstadt. Stinknormal, ja. Herr Jonathan hat recht. Stinknormal. Ich will mich mal nach dem Kongress erkundigen. Ich fürchte, darüber wird Ihnen niemand etwas sagen, Jonathan. Was? Wieso nicht? Die Kabbala ist eine jüdische Geheimlehre. Und daher werden auch die kabbalistischen Kongresse nicht in aller Öffentlichkeit abgehalten. Ist nämlich kein stinknormaler Kongress. Ja und? Was tun wir? Wir gehen erst einmal einen Kaffee trinken. Bitte schön, die Herren. Drei türkische Mokka, drei Barak Barinka. Danke sehr. So. Ja, dann zum Wohl, meine Herren. Zum Wohl. Herr Ober. Ja, bitte. Sagen Sie mal, kenne ich Sie nicht von irgendwoher? Sicher, bitte. An und für sich bin ich Bordjeno Bankia. Aber in meiner Freizeit arbeite ich als Ober in Zborsk. Wie wollen wir vorgehen, Professor? Wie sollen wir den Rabbi finden hier in Zborsk? Nun, wir müssen versuchen, mit der hiesigen jüdischen Gemeinde Kontakt aufzunehmen. Oh, vielleicht Ivan Weißrat. Ja, Ivan? Ivan hat einmal gekannt jiddisches Waschermadel hier in Zborsk vor längerer Zeit. Hieß Dalia. Da. Dalia Lavur. Davon hast du noch nie etwas erzählt, Ivan. Oh, Dalia war Blume der Waschermadel von Zborsk. Professor und Tovarisch Harker hier warten. Ivan suchen Dalia. Noch einmal zwei Mokka, türkische. Und zwei Barakparinka doppelte. Nehmen Sie den Kaffeemann gleich wieder mit, ja? Grüßte, Jonathan. Alter Junge. Professor. Professor. Wirf dich bitte auf, Kassier. Weil mein Kollege, der Theo, übernimmt dir. Ja, ist doch logisch, alter Junge. Was habe ich denn zu zahlen? Also, das wären mal drei Mokka, türkische. Und drei Barakpalinka und dann zwei Mokka-Türkische und zwei Barakpalinka. Und nochmal zwei. Und nochmal zwei Barakpalinka. Oh, Professor! Professor! Ivan! Ja. Ivan, wie geht's dir? Ja, Ivan, was machst du denn hier? Also, bitte schön, es wären 23 Barakpalinka. Oh, so lang war Ivan fort. Nur bei Dalia vergeht Zeit wie bei Vögeln. Was? Im Fluge. Nur um sechs sollen wir wieder sein bei Daliga. Sie wird uns führen zum Rabbi Löw von Kronstadt. Nimm die Hand da weg, Ivan, bist du mich schuke? Oh, Dalia Nuschka, Ivan hat solche Angst im Dunkeln. Nun nimm die Hand da weg, oder Dalia geht keinen Schritt jetzt mehr weiter. Ist ja schon gerade schon da. Ob uns dieser unterirdische Gang wirklich zum Rabbi Löw führt, Professor? Uns bleibt nichts anderes übrig, als Dalia zu vertrauen, wenn wir den Golem und ihre Braut Bianca finden wollen. Ach, Bianca, ich höre noch ihre Stimme. Jonathan! Was war das? Bianca! Ist sie hier unten? Kommen Sie. Halt! Ivan hat nichts gemacht. Na, wir sind da. Aber wenn das wirklich Bianca war. Bitte einzutreten in die Studierstube des Rabbi Löw. Allweil nur a Trabel, mit der Kabbala. Jachwei, jachwei. Ja, der Rebbe. Ah, wer ist da? Ach, du bist selbst, Dalia. Na, und zu was bist du gekommen? Rebbe, ich hab da gebracht 3 Gollen. Die was suchen der Golem. Der Golem, den such ich mal selber. Gott behüt, wenn wir Geigen brauchen zum Golem suchen. Verehrter Rabbi Löw, darf ich mich vorstellen, Professor van Helsing. Sie haben sicher schon von mir gehört. Was? Sie sahen der Van Helsing, den habe ich mir vorgestellt, ganz anders. Ja, ich bin das ja auch nicht. Der Herr Professor steht dort drüben. Ach so. Ah ja, das Augenlicht, das ist halt schon ein bisschen... Ah ja, das ist ja schon eher der Van Helsing. Herr Rabbi... Jonathan, lassen Sie mich reden. Ja, bitteschön, dass Sie mich kann ein bisschen orientieren. Die Braut meines jungen Begleiters, Jonathan, ist vor 2 Tagen in Opankia entführt worden. Jachwei, geschrien. Entführt von einem Wesen, das man uns als den Golem beschrieben hat. 10-mal Jachwei geschrien. Na, was hat man gesagt, wer es war? Schmolem, der Golem. Schmolem, der Golem. Ja, Rabbi, und wir... Gut. Die Geheim sollen gehen, Dalia. Der Rebbe muss klären. Grüß Gott, die Herren! Hier Barack Palinka ohne Kaffee? Nein. Nur Kaffee, bitte. Nur Kaffee, bitteschön, wie Sie wünschen. Diese Ausländer, die soll ein anständiger Mensch verstehen. Bitteschön, die Herren, 3 Kaffee. Oh, Dalia, mein Blümchen, komm, setz dich zu mir. Setz dich zu mir. Ivan? Nur gucken, wo meine Hand ist. Oh. Nur setz dich. Und sag uns, was wir machen den ganzen Tag, bis der Rebbe geklärt hat. Na, oh. Ich könnte euch die Sehenswürdigkeiten von Sports zeigen. Oh, du Dalia Nuschka, mein Täubchen, du bist doch selber größte Sehenswürdigkeit von ganz Zborsker Umgebung. Professor, müssen wir jetzt wirklich den ganzen Tag hier ruhig sitzen und abwarten? Nein, lieber Jonathan, es ist das Vernünftigste, was wir tun können. Der Rabbi wird uns sicher etwas sagen, wenn er geklärt hat. Bisher wissen wir ja nichts über den Golem. Ob er überhaupt hier in Zborsk ist oder in Kronstadt. Ja. Also trinken wir in Ruhe einen Kaffee Hier, Mokka. Türkische, bitteschön. Und betrachten das Leben und Treiben auf dem Marktplatz von Sobors. Ach, was interessiert mich das Leben und Treiben auf dem... Hey, halt, das ist doch... Jonathan, wo wollen Sie denn hin? Da drüben auf dem Markt, der Golem. Ivan! Moment, mein Töpfchen. Professor... Wir müssen unbedingt Jonathan nach. Er hat den Golem gesehen. Ja, halt! Es sind auch vier Wodka, türkische zu zahlen. Jesus, Maria, diese Fremden. Halten Sie! Sechs Breller! Hier ist er verschwunden, aber Moment, das ist ja eine Sackgasse. Na, mein Jingelchen, was wird er denn suchen? Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Wo kommen Sie denn her? Na, ich komme direkt aus meinem Gewölb da. Ezechiel, Naftali, Altwaren, An- und Verkauf, das sind Sie? Ja, bitte. Look und Ruck! Kuschora! Look und Ruck! Kusch, sag ich, oder ich schneide Rattenkopf. Ihr Papagei? Na, was heißt meiniger? Er ist verkäuflich, wann der Herr wünscht, ihn zu kaufen. Für 70 Levonzen gehört er Ihnen. 70 Levonzen? Das ist... Na, hat er mich selber gekostet, 65. Lug und Trug! Willst du wohl? Kusch! Kann Lora noch mehr? Ich meine, außer Lug und Trug? Lug und Trug! Kusch! Natürlich kann sie mehr. Sie redet wie ein Buch, wenn sie mag. Deswegen nennen wir sie ja auch Lora die Tora, Sie verstehen. Ja, ehrlich gestanden, nein. Jonathan, mein Junge, da sind Sie ja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Lug und Trug! Hey, was ist das denn? Gusch, ist bloß ein Papagei, Lora de Tora. Für 60 Levonzen gehört zu Ihnen. Wo ist der Golem, Jonathan? Er ist verschwunden, hier in der Sackgasse. Lug und Trug! Oh, sprechender Vogel soll Schnabel halten. Na, wem sagen's das? Gusch, Lora. Aber entschuldigen, wo suchen die Herren? Den Golem? Ja, haben Sie ihn gesehen? Natürlich, ich hab ihn gesehen. Was? Natürlich. Es ist her vielleicht 30, 40 Jahre im Kino damals, der Golem. Das war ein Film, ein Stummfilm noch damals, wissen Sie? Ja, der Golem, den wir meinen, ist kein Film. Er ist ein Monster, das meine Braut entführt hat und das hier in dieser Sackgasse in einem Haus verschwunden sein muss. Lug und Trug! Soll Ivan Vogel bissel würgen? Na, warten's noch ein bisschen mit dem Wirken, weil vielleicht macht der junge Herr Mächtrin kaufen, die Lora, für 50 Levonzen. Jonathan, Sie sind sich völlig sicher, dass der Golem hier in dieser Gasse verschwand? Ja, natürlich. Aber junger Herr, der Golem, das ist neppig, nur eine Sagengestalt. Aber ich hab ihn doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich hab's doch gesehen, wie er meine Braut an sich gerissen hat. Ich höre sie noch schreien. Tatsächlich, jetzt hab ich's auch gehört. Jonathan, Sie haben recht. Bianca muss hier irgendwo in der Nähe sein. Los, wir müssen die Häuser in dieser Sackgasse durchsuchen. Na, das wird nicht so leicht sein, mägliche Herren. Na, warum nicht? Na, bitteschön, es ist ja bloß, weil sie sind alle schon seit Jahrzehnten zugemauert. Nur das Gewölb vom alten Ezechiel Naftali ist noch offen. Lug und Trug! Aber das ist doch nicht möglich. Ich habe mit eigenen Augen... Ivan, wo steckt ihr denn? Hier, Dahlia, mein Täubchen. Oh, geh mir weg mit deinem Täubchen. 6 Levonzen kriege ich von euch für den Kaffee. Oh, entschuldigen Sie, Teuerste. Hier ist das Geld. Die Häuser vermauert? Wieso denn? Ja, wissen Sie, junger Freund, das hier ist einmal früher gewesen, das Ghetto von Sebors. Ivan, wir müssen... Ja, Dahlia, sofort. Und gibt es vielleicht einen anderen Zugang zu den Häusern? Na, wer weiß, ich weiß nicht. Es gibt sehr viele geheime Gänge in Sebors. Dahlia, Sie kennen doch all diese Gänge. Sie haben uns doch schon geführt. Helfen Sie mir. Ja, deswegen bin ich ja gekommen, um euch zu helfen. Oh, Dahlia, mein Täubchen, ich hab's gewusst. Wir müssen auf dem schnellsten Weg zum Rabbi Löw. Kusch! Aber nein, ich habe hier ganz in der Nähe die Stimme meiner Braut gehört, Dahlia. Sie muss in einem dieser Häuser sein. Hallo! Da haben Sie gehört, Dahlia. Das ist Biancas Stimme. Hast du gehört, mein Töpfchen? Ja, aber jetzt hört ihr mir mal ein bisschen zu. Wenn wir nicht sofort zum Rabbi gehen, dann... So was ist, junger Herr, möchten's die Lora keifen. 30 Levonzen, das ist mein letztes Gebot, bevor dem Schabbes. Bevor dem Schabbes? Ja, natürlich. Ah, der Sabbat. Er beginnt und dann darf Naftali nichts mehr verkaufen. Na ja, und der Rabbi darf euch nicht mehr raten. Das will ich doch die ganze Zeit euch sagen. Mein Gott, so dicht am Ziel und durch dann... Durch das Tor A, sagt die Lora. Durch das Tor A, sagt hier, Naftali, 30 Levonzen und Lora Tor gehört mir. A, sagt Kusch. Die Lora. Der Vogel gehört euch und ich sperr zu. Bianca, ihre Stimme kommt... Durch das Tor A, sagt die Lora. Durch das Tor halt! A, sagt die Lora. Ezechiel Naftali, mach das Tor auf. Bitte schön, es ist geschlossen. Es ist Schabbes. Ivan sperrt auf. Ivan schaut nach in Gewölb. Dalia... Glauben Sie, dass wir durch das Gewölbe hindurch... Möglich ist es, kommen Sie. Ja, da hinten, ein großes Tor. Ivan, ich glaube, es gibt Arbeit für dich. Oh, ist schweres Tor, aber nicht zu schwer für Ivan. Tja, es sieht aus wie ein altes Filmatelier. Seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Borsk war ein berühmtes Filmzentrum in der Stummfilmzeit. Lauf und Trug! Lauf Kusch. Und Trug! Däubchen, da kommt jemand. Der Golem. Ja, so. Schön. Vorsichtig, Schulin, dass du dein Tellerchen nicht verschüttest. Bianca! Jonathan! Schmolem Naftali, der berühmte Golem-Darsteller aus der Stummfilmzeit. Der größte Golem-Darsteller, Bitschen, und mein Vater. Sehr erfreut. Darf ich Sie bitten um Autogramm? Aber gern. Bianca, was hat denn das zu bedeuten? Oh, Jonathan, ich habe dem alten Herrn Naftali ein wenig Gesellschaft geleistet. Er ist so einsam hier in den alten Stummfilmstudios. Ganz allein. Was für eine barmherzige Samariterin. Bianca, und ich habe mir solche Sorgen gemacht um dich. Sagen Sie, Ezechiel, Ihr Vater, wie alt ist er eigentlich? Naja, der Jüngste ist er nimmer, gewiss nicht. Wenn ich einmal so zurückrechne... Die Stummfilmzeit. Wie alt ist er? Ja, weil, wissen Sie, die Zeit vergeht. Look und Trug! Kusch! Wenn ich es recht bedenke, Ezechiel, müsste Ihr Vater eigentlich schon tot sein. Sie belieben zu scherzen. Oh nein, Ezechiel Naftali. Ich scherze nie, wenn ich einen Zombie vor mir sehe. Fortsetzung folgt.